des Ensemble Formings. Die fünfte Folge unserer Begegnungen mit dem Komponisten Gottfried Michael König hören Sie heute in einer Woche, am Mittwoch, dem 2. November, wieder ab 20.03 Uhr. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Anderson. Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Vor 40 Jahren starb Raymond Queneau, ein Dichter mit Sprachwitz und Sinn für die gesprochene Sprache. Mit Sassy in der Metro und den Stilübungen machte er Furore. Wir präsentieren heute die Hörspielfassung aus dem Jahr 1961. Sie hören Komödie der Sprache, Komödie des Sprechens. Die Stilübungen von Raymond Queneau. Übertragen von Ludwig Harig und Eugen Helmle. Inszeniert von Bernhard Rübenach. Autobus der Linie S zur Hauptverkehrszeit. Ein Kerl von etwa 26 Jahren, weicher Hut mit Kordel anstelle des Bandes, zu langer Hals, als hätte man daran gezogen. Leute steigen aus, der in Frage stehende Kerl ist über seinen Nachbarn erbost. Er wirft ihm vor, ihn jedes Mal, wenn jemand vorbeikommt, anzurempeln. Weinerlicher Ton, der bösartig klingen soll. Als er einen leeren Platz sieht, stürzt er sich darauf. Zwei Stunden später sehe ich ihn an der Cour de Rome vor der Gare Saint-Lazare wieder. Er ist in Begleitung eines Freundes, der zu ihm sagt, »Du solltest dir noch einen Knopf an deinen Mantel nähen lassen.« Er zeigt ihm wo, am Ausschnitt und warum. »Nur die großen Städte und nur sie allein. Vermögen der phänomenologischen Spiritualität, die Wesenheiten probabilistischer und temporeller Koinzidenzen anschaulich vor Augen zu führen. Der Philosoph, der ab und zu in die bedeutungslose und utilitäre Inexistenzialität eines Autobusses der Linie S steigt, kann hier mit der Klarheit seines tannenzapfenförmigen Auges die flüchtigen und farblosen Erscheinungen eines vom langen Hals der Eitelkeit und dem Hutgeflecht der Ignoranz heimgesuchten profanen Gewissens erblicken. Diese Materie, ohne wirkliche Entelechie, wirft sich manchmal in den kategorischen Imperativ ihres anklagenden Elan vital gegen die neoberkelegische Irrealität eines von Gewissen unbeschwerten korporellen Mechanismus. Eine solche moralische Haltung führt darauf, den gewissenlosesten der beiden zu einer leeren Räumlichkeit hin, wo er sie in seine primären und gebogenen Bestandteile auflöst. Fortgesetzt wird die philosophische Untersuchung für gewöhnlich durch die zwar zufällige, aber zugleich auch erhebende Begegnung des gleichen Wesens, begleitet von seiner wesenlosen und nahtumhüllten Replik, dem den Nominalrat erteilt, den soziologisch zu tief gelagerten Überzieherknopfbegriff, auf der Grundlage der Urteilskraft zu transponieren. Es war was über Mittag, als ich in S steigen konnte. Ich steige also ein, ich zahle meinen Platz, wie sich's gehört, und schon bemerke ich da so einen bekloppten Schänz mit dem Hals wie ein Teleskop und eine Art Seil um den Deckel. Ich glotze ihn an, weil ich ihn doof finde, als er so knallenfall anfängt, seinen Nachbarn anzuquatschen. »Sagen Sie mal, faucht den an, können Sie nicht aufpassen?« setzt er hinzu. »Man könnte meinen, greint er, dass Sie es absichtlich tun,« blubbert er mir die ganze Zeit, auf die Quanten zu treten, sagt er. Darauf geht er stolz wie ein Spanier weg und knallt sich hin. Wie ein Sack. Später komme ich wieder an der Cour de Rome vorbei und bemerken, wie er mit einem anderen Stenz von seiner Sorte rumdebattiert. Sag mal, hat er andere gemacht, du solltest, hat er gesagt, einen anderen Knopf anmachen, hat er hinzugefügt. An deinen Überzieher-Dingsbums, hat er gemeint. Ich habe keine Übung im Schreiben. Ich weiß auch nicht. Ich würde so gern mal eine Tragödie oder ein Sonett oder eine Ode schreiben, aber da gibt's die Regeln. Das stört mich irgendwie. Das ist nichts für Amateure. Das hier ist schon schlecht geschrieben. Naja. Auf jeden Fall habe ich doch heute etwas gesehen, das ich gern schriftlich niederlegen möchte. Schriftlich niederlegen scheint mir ja auch nicht gerade gewaltig. Das ist bestimmt wieder einer dieser Konfektionsausdrücke, der die Leser abstößt, die für die Verleger lesen, die die Originalität suchen, die ihnen notwendig erscheint in den Manuskripten, die die Verleger veröffentlichen, wenn sie von den Lesern gelesen worden sind, die die Konfektionsausdrücke wie schriftlich niederlegen, verwerfen, was jedoch genau das ist, was ich mit etwas machen möchte, das ich heute gesehen habe. Obwohl ich nur ein Amateur bin, den die Regeln der Tragödie, des Sonetts oder der Ode stören, denn ich habe keine Übung im Schreiben. Scheiße, ich weiß zwar nicht, wie ich es angestellt habe, aber jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ich werde es niemals schaffen, umso schlechter. Packen wir den Stier bei den Hörnern. Das ist schon wieder eine Plattheit. Und dabei hatte dieser Bursche doch gar nichts von einem Stier an sich. Sieh mal an, das hier ist gar nicht so schlecht. Wenn ich schreiben würde, packen wir den Süßholzraspler an der Flechte seines weichen, von einem langen Hals gestielten Filzhutes. Vielleicht wird es sehr originell. Vielleicht würde mich das bei den Herren von der Académie Française bekannt machen. Weshalb sollte ich denn auch keine Fortschritte machen? Nur schreibend wird man schreibender. Das hier ist doch stark, aber trotzdem ist Maß notwendig. Dem Kerl auf der Plattform aber fehlte es daran, als er mit einem Male seinen Nachbarn unter dem Vorwand anschnauzte, dieser Letztere würde ihm jedes Mal auf die Füße treten, wenn er Fahrgäste ein- oder aussteigen ließ. Umso mehr, als er, nachdem er so mir nichts, dir nichts losgedonnert hatte, sich hinsetzen ging, sobald er einen freien Platz im Innern sah, als fürchte er Schläge. Sieh an, die Hälfte meiner Geschichte habe ich ja schon erzählt. Ich frage mich nur, wie ich das gemacht habe. Schreiben ist trotz allem eine angenehme Sache. Aber das Schwierigste steht mir noch bevor, der Übergang. Umso mehr, als es gar keinen Übergang gibt. Ich ziehe es vor, hier stehen zu bleiben. Ein giorno in helle meriggio, io va sulla plataforma d'un autobus und was fuhr ein uomo, io sada, una giovane uomo mit lungo collo, mit dreccia und duo capello. Und diese giovane uomo oltracierte eine arme uomo, dem rimproverierte, dass in pesto diffuse, aber nullo in pestariete diffuse. Doch als erblickte eine sede libremento, rannte umsitzen. Un uro danach, io in sa wieder ascoltare consiglio von eine bello stenze a proposto eines Knopfes von seinem Mantello. Es geschah in der Umgebung eines mittägigen Juli. Die in voller Blüte stehende Sonne herrschte über dem vielzitzigen Horizont. Sanft wuchtete Asphalt und dünstete jenen süßlichen, teerichten Geruch aus, der die Krebskranken zu gleicher Weise kindischen und ätzenden Gedanken über die Ursachen ihres Leidens inspiriert. Ein Autobus in der Leibfarbe grün und weiß mit einem rätselhaften S als Wappen hatte soeben am Parc Monceau ein kleines, glückslos Fahrgastanwärter aufgelesen, die im feuchten Konfinium der Schweißauflösung stand. Auf der hinteren Plattform dieses Meisterwerks der französischen Automobilindustrie, auf der sich die Umsteiger wie Heringe zusammendrängten, erhob ein Taugenichts, der sich gemächlichen Schrittes den 30 näherte und zwischen einem fast schlangenartigen Hals und einem mit einem Tau umgarnten Hut, einen ebenso faden wie bleiernen Kopf sitzen hatte, seine Stimme, um sich in nicht geheuchelter Bitterkeit, die aus einem Glas Enzian oder irgendeiner anderen Flüssigkeit ähnlicher Beschaffenheit auszufließen schien, über ein wiederholt auftauchendes Anstoßphänomen zu beschweren, das seiner Meinung nach einen hic et nunc gegenwärtigen Mitbenutzer der STCRP zur Ursache hatte. Um seiner Beschwerde Nachdruck zu verleihen, stimmte er den säuerlichen Ton eines alten Fitztums an, der sich in einer Bedürfnisanstalt das Hintergestell kneifen lässt und der ausnahmsweise diese Höflichkeitsbezeigung nicht gut heißt und für solche Späße nicht zu haben ist. Doch dann entdeckte er einen leeren Platz und stürzte sich darauf. Später, als die Sonne bereits um einige Stufen die Monumentaltreppe ihrer himmlischen Parade herabgestiegen war und ich mich neuerlich von einem anderen Autobus der gleichen Linie befördern ließ, erblickte ich abermals die oben beschriebene Person, die sich in Begleitung eines Individuums Iustem Farinae auf peripatetische Weise in der Cour de Rome umherbewegte und sich von besagtem Individuum auf diesem dem Automobilverkehr geweihten Platze modische Ratschläge geben ließ, die nicht weiter gingen als der Knopf. Um welche Zeit fuhr der Autobus der Linie S Richtung Port-Champéry, Abfahrtszeit 12.23 Uhr, an besagtem Tage ab? Um 12.38 Uhr. Waren viele Menschen in dem oben bezeichneten Autobus der Linie S? Eine ganze Menge. Ja. Fiel Ihnen dabei etwas Besonderes auf? Ja, ein Sonderling, der einen langen Hals hatte und eine Kordel um den Hut. War sein Verhalten ebenso sonderbar wie seine Kleidung und seine Anatomie? Anfangs nicht. Das schien normal. Doch bald schon erwies es sich als das eines leicht hypertendierten paranoischen Zyklothymikers in einem Zustand hypergastrischer Irritabilität. Wie hat sich das gezeigt? Der in Frage stehende Sonderling interpellierte weinerlichen Ton seinen Nachbarn und fragte ihn, ob er ihm nicht absichtlich auf die Füße trete, so oft Fahrgäste ein- oder ausstieg. War dieser Vorwurf begründet? Ich weiß nicht. Wie endete dieser Zwischenfall? Mit der überstürzten Flucht des jungen Mannes, der einen freien Platz besetzt. Hatte dieser Zwischenfall ein Nachspiel? Nicht ganz zwei Stunden später. Worin bestand dieses Nachspiel? In dem Wiederauftauchen des gleichen Individuums auf meinem Weg. Wo und wie sahen Sie ihn wieder? Als ich im Autobus an der Cour de Rome vorbeifuhr. Was tat er dort? Er nahm einen modischen Ratschlag entgegen. In einem 10 Meter langen, 3 Meter breiten und 6 Meter hohen Autobus der Linie S rief um 12.17 Uhr, gerade als er 3,6 Kilometer von seinem Standort entfernt und mit 48 Personen beladen war, ein 27 Jahre, 3 Monate und 8 Tage altes, 1,72 Meter großes und 65 Kilogramm schweres Individuum männlichen Geschlechtes, das einen 35 Zentimeter hohen Hut trug, dessen Kalotte mit einer 60 Zentimeter langen Kordel umwickelt war, einen 48 Jahre, 4 Monate und 3 Tage alten Mann, der 1,68 Meter maß und 72 Kilogramm wog, mit Hilfe von 14 Worten an, deren Vortrag 5 Sekunden dauerte und die auf unfreiwillige Platzverschiebungen von 15 bis 20 Millimeter anspielten. Dann ließ er sich etwa 1,10 Meter weiter auf einen Platz nieder. 119 Minuten später befand er sich etwa 10 Meter vor der Gare Saint-Lazare am Nebenausgang und lustwandelte dort auf einer Strecke von 30 Metern mit einem 28-jährigen Kameraden, Größe 1,70 Meter, Gewicht 71 Kilogramm, der ihm in 15 Worten den Rat erteilte, einen Knopf von 3 Zentimeter Durchmesser um 5 Zentimeter in Richtung des Zenits zu versetzen. Versteht das schon? Ich Ein Kerl, der ihn auf der Latschen tritt, das kann ihn doch in Rage bringen. Aber sich wie im Furzer hinsetzen, nachdem er losgemäutert hatte, das, nee, das verstehe ich nicht. Ich habe das vor ein paar Tagen auf der hinteren Plattform von dem Autobus S gesehen. Ich fand den Hals von dem jungen Knüllchen ein bisschen lang und das Ding, das aussah wie eine Kordel, was er so um seinen Hut rum hatte. Nee, das fand ich ja auch verdammt ulkig. Ich würde mir doch niemals so ein Ding auf den Keks setzen. Aber das ist genau, wie ich Ihnen gesagt habe, wie er die Fresse aufgerissen hatte, weil ihn ein anderer Fahrgast auf die Füße treten tät. Da knallt er sich hin auf den Sitzplatz und kein Wort mehr. Ich hätte mit dem Bullen eins in der Schnauze geschlagen, der mir immer auf die Füße getreten wäre. Gibt doch seltsame Dinge im Leben, sah ich ihn. Nur die Berge begehen sich nie. 2 Stunden später treffe ich den Burschen doch von neuem. Ich sehe ihn vor das Jahresenglerzar. Tja, ich sehe ihn mit einem Kumpel, ihn von seiner Art, der zu ihm sagt, und ich hab's gehört. Du solltest diesen Knopf hier etwas höher setzen. Ich hab's genau gesehen, Er zeigte auf den obersten Knopf. Ich hab kein klein Papierfetzen mit einer Nummer drauf gehabt, aber ich bin trotzdem mit diesem Wagen eingestiegen. Nachdem ich mich auf dieser Plattform auf diesen Wagen befand, wo die anderen einen Autobus nennen, habe ich mich ganz abscheulich zusammengedrückt gefühlt und ganz damisch und ganz zusammengeschrumpft. Aber indem das ich dann gezahlt habe, habe ich einen Blick um meine Person geworfen und was glauben Sie, was ich da sehe? Einen langen Mensch mit einem von diesen Häusern und einer von diesen Kopfbedeckungen, wo der Ökonom nicht kennt. Aber der Hals war viel zu lang und der Hut hat eine Kordel, Jesus, Marant Josef. Er ist bei mir da gestanden und auf einmal hat er eine große Rage gekriegt. Er hat viele Wörter von der größten Abscheulichkeit zu meinem armen Herrn gesagt. Aber viel schlimmer, er ist weggegangen und hat sich einfach hingesetzt, der lange Mensch. Das sind eben Sachen, wo heut so vorkommen in der Großstadt. Aber Sie glauben nicht, dass ich ihn wiedergesehen hab, den langen Mensch. Es ist 2 Stunden später gewesen vor einem großen Gebäude, das so etwa so hätte sein können als wie der Palast von dem hochwürden Herrn Bischof. Es war der lange Mensch, wo auf und ab gegangen ist, mit einem anderen großkopferten Nixnutz, wo sein Spätzl war. Und was sagt er ihm, der andere großkopferte Nixnutz, wo sein Spätzl war? Er sagt ihm, der andere großkopferte Nixnutz, wo sein Spätzl war, er sagt ihm, lass dir diesen Knopf ein wenig höher setzen, zwängt er es Städting. Ja, das war's, was er dem langen Mensch gesagt hat, der andere großkopferte Nixnutz, wo sein Spätzl war. Ich weiß nicht genau, wo sich das abspielte. In einer Kirche? Einer Mülltonne? Einem Beinhaus? In einem Autobus vielleicht? Dort war... Was war dort noch? Eier, Teppiche, Radieschen, Skelette? Ja, aber sie hatten noch ja Fleisch dran und waren lebendig. Ich glaube, das war ein Haufen Leute... In einem Autobus. Aber einer davon oder zwei fiel durch, ich weiß nicht mehr recht was auf, durch seinen Größenwahn, durch seine Schmierigkeit, durch seine Melancholie. Besser, genauer durch seine Jugend, geschmückt mit einem langen Ohr, Kinn, Daumen, nein, Hals. Und einem seltsamen Hut. Seltsam, seltsam. Er fing Streit an. Ja, das ist es. Zweifellos mit einem anderen Fahrgast. Mann oder Frau, Kind oder Greis? Das ging so aus, also das endete damit, auf irgendeine Art und Weise zu Ende zu gehen. Wahrscheinlich durch die Flucht des einen der beiden Gegner. Ich glaube, es war die gleiche Person, der ich wieder begegnete. Aber wo? Vor einer Kirche? Vor einem Beinhaus? Vor einer Mülltonne? Mit einem Kameraden, der ihm irgendetwas erzählt. Aber was, aber was, aber was? Ich habe die Ehre, Ihnen folgende Begebenheit mitzuteilen, deren ebenso unparteiischer wie entsetzter Zeuge ich sein durfte. Um die Mittagszeit des heutigen Tages befand ich mich auf der Plattform eines Autobusses, der die Rue de Courcelles in Richtung der Place Champeret hinauffuhr. Besagter Omnibus war besetzt. Ja, ich wage sogar zu sagen, dass er überbesetzt war. Denn der Schaffner hatte, ohne triftigen Grund, und befeuert von einer übertriebenen Herzensgüte, die ihn sich über die Dienstvorschrift hinwegsetzen ließ und infolge davon an Nachsicht grenzte, den Wagen mit mehreren Antragstellern überfüllt. Das Kommen und Gehen der aus- und einsteigenden Fahrgäste an den einzelnen Haltestellen verfehlte nicht, ein gewisses Gedränge hervorzurufen, das einen der Fahrgäste dazu veranlasste, nicht ohne Schüchternheit allerdings, Einspruch zu erheben. Ich muss sagen, dass er sich hinsetzte, sobald das möglich war. Ich werde meinem kurzen Bericht noch diesen Zusatz hinzufügen. Ich hatte Gelegenheit, diesen Fahrgast einige Zeit später in Begleitung einer Person zu erblicken, die ich nicht identifizieren konnte. Die sehr lebhafte Unterhaltung, die sie führten, schien sich auf Fragen ästhetischer Natur zu beziehen. Da diese Bedingungen nun einmal gegeben sind, bitte ich Sie, sehr geehrter Herr, mir mitteilen zu wollen, welche Konsequenzen ich aus diesen Tatsachen zu ziehen habe und welche Haltung ich nach Ihrer Ansicht in der Führung meines zukünftigen Lebens einnehmen soll. In Erwartung Ihrer geschätzten Antwort versichere ich Sie meiner zumindest diensteifrigen Hochachtung. Bus besetzt, stopp. Jungmann, langer Hals, Hut Kordel umrandet, belästigt unbekannten Fahrgast ohne triftigen Grund, stopp. Betrifft gequetschte Zehen. Berührung Ferse vorgeblich mit Absicht. Stopp. Jungmann gibt Diskussion wegen freiem Platz auf. Stopp. 14 Uhr, Place Rom. Jungmann hört modischen Ratschlag von Kamerad. Stopp. Knopf versetzen. Stopp. Gezeichnet Arctur. Mit langem Hals ein jämmerliches Schemen. Von Hut geflochten und von Schnauze kahl. Bequemte sich zur täglich neuen Qual. Den meistens voll besetzten Bus zu nehmen. Schon war ein Zehn, ein S vielleicht zur Stelle, die Plattform Spielzeug des Vehikels trug, die Menschenmengen ihrem winzigen Bug und rauchend reiche Homosexuelle. Und das Giräffchen aus der ersten Strophe vergriff sich fast an einem braven Mann, als wollte dieser seine Katastrophe. Sich aus der Tinte helfend schielt verlegen, nach einem Sitzplatz er und später dann prüft seinen Mantel einer eines Knopfes wegen. Im Autobund, Autobus S, Autobus und, der in der Straße, der in der Rund, zieht seine Bahn Stund um Stund, nah Monceau, nah Monsund, eins heißen Tages, eins heißen Tund, ein großer Bursche mit langem Schlund, trägt einen Hut, trägt einen Hund, im Autobus, im Autobund. Auf diesem Hute, auf diesem Hund ist ein Geflecht, ist ein Geflund im Autobus, im Autobund. Hinten und vorne, hinten und fund, ist man gedrängt, ist man gedrunt. Der große Bursch mit langem Schlund mault unverwund, mit einem Manne, mit einem Mund, im Autobus, im Autobund. Doch dieser Mann, doch dieser Mund, dessen Gemüt jählings entschwund, zeigt seine Zähne, zeigt seine Zund, im Autobus, im Autobund. Der große Bursche mit langem Schlund setzt seinen Po, setzt seine Pund in den Bus S, in den Bus und, auf eine Bank, für'n Bürgerplund. Auf diesem Brett für'n Bürgerplund, ich, der Poet, fröhlich und bunt, sah nach ner Weile, sah nach ner Wund, in Saint-Lazare, in Saint-Lazund, nen Bahnhof ist das für'n Bürgerplund, wieder den Kerl, mit langem Schlund, sein Kamerad, sein Kamerund, wegen des Mantels, fand einen Grund, ihn zu beraten, ihn zu berund, am Autobus, am Autobund. Wenn die Geschichte, wenn die geschund, sie interessiert, sie interessant, suchen sie tüchtig, suchen sie tund, bis eines Tund in einem Bus, in einem Bund, sie ihn mal sehen. Augen ganz rund, den großen Kerl mit langem Schlund und seinem Hut und seinem Hund und seinem Knopf und seinem Knund im Autobus, im Autobund, Autobus S, Autobus und. S und langer Hals. Fußtritt, Schrei und Rückzug. Bahnhof, Knopf, Begegnung. Artikel. Der. Die. Das. Die. Ein. Eine. Ein. Substantive. Tag. Mittag. Plattform. Autobus. Linie S. Seite. Park. Enso. Mann. Hals. Hut. Kordel. Ort. Schlag. Band. Nachbar. Füße. Mal. Fahrgast. Streit. Platz. Stunden. Bahnhof. Heiliger. Lazarus. Unterhaltung. Kamerad. Ausschnitt. Überzieher. Schneider. Knopf. Adjektive. Voll. Groß. Frei. Lang. Verba. Erblicken. Tragen. Interpellieren. Vorgeben. Machen. Gehen. Einsteigen. Aussteigen. Aufgeben. Werfen. Wiedersehen. Sagen. Verkleinern. Machen. Erhöhen. Pronomina, ich, er, sich, ihn, ihm, sein, wer, dieser, was, jedermann, alle, einige, Adverbien, wenig, bei, laut, absichtlich, übrigens, schnell, mehr, spät, Präpositionen, gegen, auf, von, in, auf, vor, in, mit, durch, an, Konjunktionen, das, oder, Autobus, Plattform, Autobusplattform, Ort der Handlung, Mittag, gegen. Gegen Mittag, Zeit der Handlung. Fahrgäste. Streit. Ein Streit unter Fahrgästen, Handlung. Junger Mann. Hut, langer, magerer Hals. Ein junger Mann mit einem Hut und einer geflochtenen Kordel darum, Hauptperson. Jemand. Ein jemand. Ein jemand, Nebenperson. Ich. Ich. Ich. Dritte Person, Erzähler. Worte. Worte. Worte, was gesagt wurde. Freier Platz. Besetzter Platz. Ein freier Platz, der dann besetzt wird, das Ergebnis. Gare Saint-Lazare. Eine Stunde später. Ein Freund. Ein Knopf. Andere Worte, Schlussfolgerung, logische Schlussfolgerung. Es war weder ein Schiff. Noch ein Flugzeug. Sondern ein Landtransportmittel. Es war weder am Morgen. Noch am Abend. Sondern am Mittag. Es war weder ein Säugling. Noch ein Greis. Sondern ein junger Mann. Es war weder ein Band. Noch ein Seil. Sondern eine geflochtene Kordel. Es war weder eine Prozession, noch eine Schlägerei, sondern ein Gedränge. Es war weder ein Liebenswürdiger, noch ein Bösartiger, sondern ein Jähzorniger. Es war weder eine Wahrheit, noch eine Lüge, sondern ein Vorwand. Es war weder ein Stehender, noch ein Liegender, sondern ein Sitzenwollender. Es war weder am Vortage, noch am darauf folgenden Tage, sondern am selben Tage. Es war weder die Gare du Nord, noch die Gare de l'Est, sondern die Gare Saint-Lazare. Es war weder ein Verwandter, noch ein Unbekannter, sondern ein Freund. Es war weder eine Beleidigung, noch eine Verspottung, sondern ein modischer Ratschlag. Mitternacht. Es regnet. Die Autobusse fast leer fahren vorbei. Auf der Motorhaube eines Z1, der von der Bastille herkommt, dankt ein Greis, dem der Kopf in den Schultern steckt und der keinen Hut trägt, einer weit von ihm sitzenden Dame, weil sie ihm die Hände streichelt. Dann stellt er sich auf die Knie eines Herrn, der immer noch seinen Platz innehat. 2 Stunden vorher hielt sich dieser Greis hinter der Gare de Lyon die Ohren zu, um nicht einen Clochard anhören zu müssen, der sich zu sagen weigerte, dass er den unteren Knopf seiner Unterhose etwas heruntersetzen müsste. Eines Tages befand ich mich auf der Plattform eines violetten Autobusses. Ein recht lächerlicher junger Mann stand dort, indigofarbener Hals, Kordel am Hut. Plötzlich verwahrt er sich gegen einen blauen Herrn. Vor allem wirft er ihm mit grüner Stimme vor, ihn jedes Mal, wenn jemand aussteigt, anzustoßen. Nachdem er das gesagt hat, stürzt er sich auf einen gelben Platz, um sich dorthin zu setzen. 2 Stunden später begegne ich ihm vor einem orangefarbenen Bahnhof. Er ist in Begleitung eines Freundes, der ihm anrät, sich noch einen Knopf an seinen roten Überzieher nähern zu lassen. Auf der hinteren Emma eines vollen Manns erblickte ich eines Tages Theophilius mit dem langen Hain und Gibus, von Cordula umgeben und nicht von Bänder. Plötzlich interpellierte Theophilius Theodosius, der dick und doof jedes Mal mit Füßen trat, so oft Menschikows ein- oder ausstiegen. Übrigens gab Theophilius Eris schnell wegen Laplace auf. Einige Zeit später sah ich Theophilius vor dem heiligen Lazarus in großem Cicero mit Brummel wieder, der ihm anriet, bei Orossen vorbeizugehen, um Heini um 3 Zentimeter heraufsetzen zu lassen. Und dann ist der Autobus gekommen. Und dann bin ich hineingestiegen. Und dann habe ich einen Bürger gesehen, der mir ins Auge gefallen ist. Und dann habe ich seinen langen Hals gesehen und habe die Kordel gesehen, die er um seinen Hut herum hatte. Und dann fing er an, gegen seinen Nachbarn zu stänkern, weil der ihm auf die Füße trat. Und dann ging er weg, um sich hinzusetzen. Und später habe ich ihn dann an der Cour de Rome wieder gesehen. Er war mit einem Kumpel zusammen. Und dann sagte er ihm, der Kumpel, du solltest einen anderen Knopf an deinen Überzieher nähen lassen. Na ja, dann. Im Zenit des Tages, auf den Klumpen reisender Sardinen eines Käfers mit dickem weißem Rückenschild geworfen, kanzelte mit einem Male ein Hähnchen mit großem gerupftem Halse eine von ihnen, die Friedliebende, ab, und seine Rede breitete sich feucht von Einspruch in den Lüften aus. Dann stürzte sich das Vögelchen von einer Lehre angezogen hinein. In einer düsteren Häuserwüste sah ich es am gleichen Tage wieder, den Dünkel wegen irgendeines Knopfes sich verscherzend. Töffend und knatternd knirschte der S an dem geräuschlosen Bürgersteig heran. In B-Moll verkündete die Posaune der Sonne den Mittag. Die Fußgänger, kreischende Dudelsäcke, schrien nach ihren Nummern. Einige stiegen um einen halben Ton höher, das genügte, um zu den singenden Arkaden an der Porte Champerre zu gelangen. Unter den keuchenden Auserwählten befand sich auch eine Klarinettenröhre, der das Unglück der Zeiten menschliche Form gegeben hatte, die es ihr ermöglichte, auf ihrer Pauke ein Instrument zu tragen, das einer Gitarre glich, die ihre Saiten zu einem Gürtel zusammengeflochten hatte. Plötzlich bricht inmitten der Mollakkorde der unternehmungslustigen Fahrgäste und des gutheißenden Fahrgästinnen und des blökenden Zitterns des habgierigen Schaffners eine burleske Kakophonie los, in der sich der Zorn der Bassgeige mit der Gereiztheit der Trompete und der Heidenangst des Fagotts mischt. Dann, nach Seufzer, Stille, Pause und Doppelpause bricht die triumphierende Melodie eines Knopfes los, der im Begriff ist, sich auf die oberste Oktave zu schwingen. In einem Vogelhaus, das uns zur Stunde, da die Löwen zur Tränke gehen, zum Platz Champerre mitnahm, beobachtete ich ein Zebra mit einem Straußenhals, das ein von einem Tausendfüßler umschlungenes Biberfell trug. Plötzlich kam das Giräffchen in Wut unter dem Vorwand, dass ein benachbartes Tierchen ihm die Hufe zerquetsche. Doch um zu vermeiden, dass es ihm den Affen lause, floh es in einen verlassenen Bau. Später sah ich es vor dem zoologischen Garten wieder, im Begriffe mit einem Piepmätzchen wegen seines Gefieders zu piepsen. Nach einer angebrannten Wartezeit unter einer butterbraunen Sonne stieg ich endlich in einen Pistazienautobus, darin die Gäste wie Maden in einem überreifen Käse herumwimmelten. Unter diesem Nudelhaufen bemerkte ich eine große Bohnenstange mit einem Hals, der lang war wie ein brotloser Tag, und mit einem Zwiebelkuchen auf dem Kopf, der mit einer Art Butterschneidedraht umwickelt war. Dieses Kalb begann uns zu kochen, weil ihm so ein Speckjäger, der darauf käsebleich wurde, die Gänsefüße würzte. Doch er hörte schnell auf, ihm Saures zu geben, um sich in eine frei gewordene Pfanne zu hauen. Ich war auf der Rückfahrt im Autobus gerade dabei zu verdauen, als ich ihn vor der Bahnhofswirtschaft der Gare Saint-Lazare mit einer Flasche zusammensah, die ihm ölige Ratschläge gab über die Art, wie er sich aufzunudeln hätte. Der andere grinste darüber wie ein Honigkuchenpferd. Unterwegs unter der bunten Kuppel eines Busses, der unzählige in die Runde trug, unkte ein junger Spund mit ulkigem Schlund und Schnur um den Hut, und grundlos flunkerte er von Unvernunft und grunzte einen gutmütigen Bourgeois an, du Lump, mein Fuß. Mit unvermutetem Schwung wuchtete er auf einen Stuhl. Stunden danach untersuchte ein Kumpel seinen Umhang und murmelte, Dummkopf, du musst diesen Rundknopf an deinem Burnus umzugruppieren versuchen. Der wohlbestallte Autobus stand an der Halte. Ein junger Balte krawallte, denn der Alte prallte an seine gebügelte Falte. Es hallte und schallte, bis dass es knallte. Der Alte wallte, aber der Balte sah eine Spalte, in der er verhallte. Eine stalte Spalte erblallte ich ihn vor der Galte Saint-Lazalte. Er strahlte dort wegen eines Knallte, eines überzahlte Knallte. Tobus Argeste. Merkte in Ling, Raffe, Nelkte ei, Onne Ochte Delning. Tierte geg an Argast, Arf usen dreh igen. Ei atz etze ich in. Rückkomm e ida it meraden odische Ege eilte Bernopf ines Ziers. Ich stieh in einen Auto voller Fahr. Ich bemerk einen jungen Ma, dessen Halde der Girar ehn war und der einen Hu mi einer geflochte Kortru. Er wurde au einen ander Fahr zorn und beschuld ihn, ihm jedmal, wenn jem ein od ausstieh, auf die Fü zu tret. Dann ging er weh, um sich hinzuset, denn e pla war fre gewo. Zu link uf zurückkehr, bemerk ich ihn, wie er mi einem Freu auf und agi, der ihm modi Ratschläge und dab auf den erst Kno seines Überzieh zeig. Seines Tages, a gingerem Mittag, verblickte lich, baufe der ginteren a Plattform seines Lauterbusses, fnicht zweit a Womsberg Monceau, leinen jungend Mann, mit Psug langem Ihals, ader deinen Landstelle des Bandes, mit seiner eggeflochtenen Skordle umwickelten Ihut a Zugschaus trug. Mist eigenem Maul rief er seinen Nachtbarn unita dem Fortwand ein, die erst dies der ihm absichtlich aguftri Flüsse treute, so loft zwei Fahrtgäste elin okta assustigen. Egre Gast die Diskussion schnell aluf, alump sich aguf essen Frelien Pflanz zu stürzten. Einigen Stunden nach späteru sau ichu inu foru deru gareu santeu lazareu wideru inu lebhaftera Unterhaltungo mitto einemu Kameraden wideru, deren Zul ihm sagten, denu obersten Knopfel seines Überziers höherer setzeni zu lasseno. In einem Hyperautobus voller Petrolonoten wurde ich in einer Chronie des Metaverkehrs Märtyrer dieses Mikroramas. Ein hyperikosapischer Hypokerl mit einem durch Kaloplegma perizyklierten Petasus und einer euzylindrischen Makrotrachele anathesimierte emphatisch einen ephemeren und anonymen Notizo, der, nach dem, was er pseudolegierte, ihm auf die Bipoden epikam. Aber sobald er eine Zönotopie periskopierte, peristrophierte er darauf zu, um sich zu katapeltieren. In einer Hysterchronie ästhesierte ich ihn vor der siderodromischen, hakiolazarischen Statmo, wo er mit einem Kompsantropen ihn die Metakinesis eines omphalen Sphinkters symbolierend peripatierte. Sol erat in regione ziniti et calo atmosphere magnissima. Senatus populusque parisiensis sudebant, autopi passebant completi. In uno ex supratictis autobibus, qui es denominationem portebat hominem quasi junum, cum collo multo elongato et cum capito agolono tressato zaclato, vidi. Isti junior insultavit altrum hominem qui proximus erat, pietinat inquit pedes meus postel imperationem anime tue. Tunc sedem librum vidente cucurit la. Sol duas horas in coelo habebat descendens. Sancti laceri stationem ferro caminorum passente devant, junum supradictum cum altero iustem farini, qui arbiter elegantiarum erat, et qui apropo unu ex botonis cape juniores consilium donebat, vidi. One day gegen midday take ich den Bass und sehe ein young man mit einem great neck und einem head mit einer kind of geflochtener cordel drum. Plötzlicherweise becomes dieser young man crazy und accuse einen respektablen Sir, ihm auf die Tooth zu treten. Dann ran er ab zu einem unoccupaten sit. Zu einer later hour sehe ich ihn again. Er walked up and down for the St. Lazare station. Ein Gag gave him an advice apropos a Knopf. I venevest tavegevest gewegeven mi vitavag? Erwe blivitivite wich auf alvenevem vortobovovus, alvenevem juvengevem mavan, mivit alvenevem lavangevem havals, uvund alvenevem mivit alvenevem schuvenuvur, avanstavat alvenevem bavanant, umuvi vikilikeletevem huvut. Avuf alvenevem maval, i vintaver pervelli viviriteve erwer salvenevem navavachavavaren, i vintavem erwer fovovoragavavab, da was er vivim auf die vivivüse betreveteve. Er wer gab die wie die Viscovus Sivion Schnevel auf? O wumowum sie wich auf, a wenewem frewe viveven plavatzewe zu buste wü virützwen. Zerwer weißt du wewunde, wenn's bewete was er war, i wich i win vorwurde wer gavarve, servin la was er warve, i win lewewe pavafte wer converse wer savation, mi wit a wenewem kavamerade, wenn wie wieder wer. De wer i wim savagete, er wer sowohl le de wen au was au schnie wie witz a weine wes, u wübewert sie wie wers, verwerkla weine wern. I wende wem er werde wen o wo bewerste, wenn kovonopfte wes i win fra wagewe, ste we he wende wen u wübewert sie wie wers, du wurcht i wir gewend daivene kumo bewente wens, he wer a wauwse wetze, wenn li wiesewe. Es wird an einem Mittag sein. Du wirst dich auf der hinteren Plattform eines Autobusses befinden, auf der eine Anzahl Fahrgäste zusammengepfercht sind, zwischen denen du einen lächerlichen Jüngling bemerken wirst. Knorriger Hals und kein Band am Filzhut. Er wird sich nicht wohlfühlen, der Kleine. Er wird denken, dass ein Herr ihn absichtlich anrempelt, so oft Leute vorbeikommen, die ein- oder aussteigen. Er wird es ihm sagen, aber der andere, voller Verachtung, wird ihm nicht antworten. Und der lächerliche Jüngling von Panik ergriffen. Es wird an einem Mittag sein. Du wirst dich auf der hinteren Plattform eines Autobusses befinden, auf der eine Anzahl Fahrgäste zusammengepfercht sind, zwischen denen du einen lächerlichen Jüngling bemerken wirst. Knochiger Hals und kein Band am Filzhut. Er wird sich nicht wohlfühlen, der Kleine. Er wird denken, dass ein Herr ihn absichtlich anrempelt, so oft Leute vorbeikommen, die ein- oder aussteigen. Er wird es ihm sagen, aber der andere, voller Verachtung, wird ihm nicht antworten. Und der lächerliche Jüngling von Panik ergriffen. Es wird an einem Mittag sein. Du wirst dich auf der hinteren Plattform eines Autobusses befinden, auf der eine Anzahl Fahrgäste zusammengepfercht sind und zwischen denen du einen lächerlichen Jüngling bemerken wirst. Knorriger Hals und kein Band am Filzhut. Er wird sich nicht wohlfühlen, der Kleine. Er wird denken, dass sein Herr ihn absichtlich anrempelt, so oft Leute vorbeikommen, die ein- oder aussteigen. Er wird es ihm sagen, aber der andere, voller Verachtung, wird ihm nicht antworten. Und der lächerliche Jüngling von Panik ergriffen wird. Sieh an, Mittag, Zeit, den Autobus zu nehmen. Was ne Menschenmenge, ist das ein Gedränge, doll. Dieser Kerl da, was für ein Gesicht und was für ein Hals. 75 Zentimeter mindestens. Und die Kordel, das, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Kordel, das ist das Dollste, das, die Kordel, rund um seinen Hut. Ne Kordel, doll, unheimlich doll. Da steht er und quengelt, der Kerl mit der Kordel. Mit einem Nachbarn hat er's. Was erzählt er da? Der andere? Er hat ihm auf die Füße getreten? Die werden sich ein paar runterhauen, ganz bestimmt.

an. Mittag. Zeit, den Autobus zu nehmen. Was eine Menschenmenge. Was eine Menschenmenge. Ist das ein Gedränge? Doll. Sieh an. Mittag. Zeit, den Autobus zu nehmen. Was eine Menschenmenge. Was eine Menschenmenge. Ist das ein Gedränge? Doll. Dieser Kerl da. Was für ein Gesicht. Und was für ein Hals. 75 Zentimeter. Mindestens. Dieser Kerl da. Was für ein Gesicht und was für ein Hals. 75 Zentimeter. Mindestens. Mindestens. Die Kordel, die Kordel. So was habe ich noch nie gesehen. Die Kordel. Das ist das Dollste. Das, die Kordel. Rund um seinen Hut, eine Kordel. Doll. Unheimlich doll. Die Kordel. Die Kordel. So was habe ich noch nie gesehen. Die Kordel. Das ist das Dollste, das. Die Kordel, die Kordel. So was habe ich noch nie gesehen. Die Kordel, das ist das Dollste, das. Das ist das Dollste, das. Die Kordel. Unheimlich doll. Da steht er und quengelt, der Kerl mit der Kordel. Mit einem Nachbarn hat er's. Was erzählt er da? Der andere? Er hat ihm auf die Füße getreten. Die werden sich ein paar runterhauen, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Nein! Doch. Na, mach schon. Na, mach doch schon. Mach doch schon. Beiß ihm ins Auge. Stoß! Stoß. Hau hinein. Hau hinein. Leck mich! Nein. Jetzt macht er einen Rückzieher. Der Kerl mit dem langen Hals. Und der Kordel. Jetzt haut er sich auf einen leeren Platz. Ja, der Bursche. Na, tatsächlich, nein. Ich täusche mich nicht. Das ist er doch. Da drüben. Auf der Cour de Rome. Auf der Cour de Rome. Vor der Gare Saint-Lazare. Vor der Gare Saint-Lazare, der da rauf und runter bummelt. Mit einem anderen Kerl. Und was der andere ihm erzählt? Er soll sich noch einen Knopf annähen. Ja. Ja, einen Knopf an seinen Überzieher. An seinen Überzieher. An seinen Überzieher. An seinen Überzieher. Komödie der Sprache, Komödie des Sprechens. Die Stilübungen von Raymond Queneau. Übertragen von Ludwig Harig und Eugen Helmle. Sie hörten Antje Hagen, Gisela Höter, Ingeborg Lapsin, Hans Bernhardt, Friedrich von Bülow, Paul Dettel, Kurt Ebbinghaus, Herbert Fleischmann, Walter Hilsbecher, Hans-Dieter Hüsch, Gerd Keller, Robert Rathke, Elmar Schulte, Ludwig Thiesen und andere. Musik Peter Zwetkow. Ton und Schnitt Fred Bürk und Erla Büchler. Regie Bernhard Rübenach. In diesem Frühjahr erschien übrigens eine Neuübersetzung der Stilübungen. Zum Ausklang jetzt noch ein kleines Stück von Queneau. Es liest Götz Schulte. Schiss. Schon von frühester Kindheit an hatte ich immer Angst vor allem, was mir Ärger bereiten könnte. Außerdem fürchtete ich, chronologisch angeführt, den schwarzen Mann, die Wachsfiguren aus dem Musée de Puytron, überaus verkehrsreiche Plätze, Gauner, Blumentöpfe, die einem auf den Kopf fallen, Leitern, Tripper, Syphilis, die Gestapo, die V2. Der Friede ließ diese Alarmglocken natürlich überhaupt nicht verstummen. Neulich esse ich Kastanienpüree zu Abend und gerate ins Träumen. Ich sitze in einem Jeep und der Fahrer kann einer mächtigen Säule nicht mehr ausweichen. Ich sehe sie kommen, sage mir, wir stoßen zusammen, schon ist es geschehen. Wir sind zusammengestoßen. Alles wird schwarz. In der Schwärze sage ich mir, jetzt bist du tot. Sage mir, so ist das, wenn man tot ist. Dann wache ich auf mit flauem Magen und Herzklopfen. Ich mache Licht, schaue auf die Uhr. Es ist 2 Uhr. 2 Uhr morgens, noch recht früh, und ich stehe auf, um pinkeln zu gehen. Da ich keinen Nachttopf verwende, muss ich das Klo aufsuchen. Ein langer Flur. Ihn gehe ich entlang und denke, was wäre, wenn? So schaffe ich es, mir Angst zu machen, und gehe dann ins Scheißhaus hinein, froh, dass ich die Tür hinter mir zumachen kann, damit das aufhört. Hier kann ich mich zu Hause fühlen. Die Tür wird nicht nur geschlossen, sondern auch verriegelt. Ich pinkle. Ich ziehe die Klospülung. Als das hygienische Gluck-Gluck verstummt war, spürte ich im Flur die Gegenwart von Nichtsen ohne ein Milieu der Existenz, und es wurde mir heiß an den Zähnen, kalt unter den Fingernägeln, Zermürbung der Nerven. Ein abartiger Bammel bemächtigte sich meiner Seele. Ich nahm meinen Kopf in beide Hände, setzte mich auf die Klobrille und beseufzte mein dreckiges Geschick. Die Gegenwart dieser Nichtse ohne ein Milieu der Existenz war natürlich die unbefleckt empfangene Frucht meiner Fantasie, die durch Einfluss von Kastanienpüree an die Abgründe der Scheißeritis geführt hatte. Diese Erklärung, überzeugend vom Standpunkt zahlreicher Ismen, war natürlich bestens geeignet, meinen Hang zum Philosophischen voll und ganz zu befriedigen. Leider jedoch nicht die gegenwärtige Existenz nichtender Milieus daran zu hindern, ihr Unwesen im Flur zu treiben, dürstend nach Ohrenschmalz und Perversitäten, bis obenhin voll von ihrer labilen Eitelkeit und ihrem unangebracht masturbatorischen Gehabe. So verging eine Stunde. Ich spürte, wie die Milieus voll des Nichts ihrer gegenwärtigen Existenz sich gegen die Tür der Latrine pressten und ihren ekelerregenden Gestank an sie spritzten, sich um den Türknauf schraubend wie die Zitrone um die Presse, damit sie die saure, zitronige Flüssigkeit von sich geben kann. Sie widerten mich zutiefst an. Ich aber blieb auf der Klobrille sitzen, mein Schicksal beseufzend, und durch meine Tränen hindurch konnte ich sehen, wie die parallel flache Form verschwand, ebenso der flaumige Kontakt mit der Falle, in der ich mir träumend im Jeep alle Knochen gebrochen hatte. Dorthin wäre ich gern zurückgekehrt, um zu schlafen, es wenigstens zu versuchen, aber da war das Milieu der Existenzen ohne Gegenwart und Nichts, die in diesem Flur ihr Unwesen trieben und mir verboten, am Riegel die Drehung um 180 Grad zu vollziehen, ein erster Schritt zum Nest, wo ich zu schnircheln hoffte. Sicher, ich bin, wie bereits gesagt, etwas ängstlich, das sehe ich ein. Aber nie habe ich versucht, der bitteren Wirklichkeit aus dem Weg zu gehen, zeigte er immer die Stirn. Da ich seit mehr als 2 Stunden an diesem Ort festsaß, dem man mitunter auf pubertäre Weise ein Chen verpasst, musste ich nachgeben und hier eine Gesellschaft ins Leben rufen, in der ich gleichzeitig Robinson und Freitag war. Ebenso wie der Held des britischen Romans mit einem wohlwollenden Meer konfrontiert ist, das einem Neptun namens Defoe untersteht und ihm Kisten anschwemmt, angefüllt mit Schätzen aus der Welt der Arbeit, entdeckte ich nun allerdings in einem Schränkchen die Urelemente meiner Robinsonade in Form eines Werkzeugkastens, geziemlich ausgestattet mit Nägeln, Hammer, Zange, Schrauben und Haken, nicht zu vergessen einen klappbaren Zollstock von 12 Dezimetern. Archäologische Spur einer Zivilisation auf duodezimaler Basis. Aber die Gegenwarte ohne des Nichts milieuhafter Existenz trieben weiter ihr Unwesen im Flur und sonderten dort ihren Sabber vornatürlicher, willenloser und unterschwelliger Schnecken ab. 5 Stunden flossen so die Spülung hinab, die durch irgendeine bauliche Raffinesse mit der Gründerzeituhr des Nachbarn in Verbindung stand. Die Entdeckung des Werkzeugkastens gab mir neuen Mut. Ich stand auf, pinkelte ein zweites Mal, zog an besagter Spülung und begann, Nägel in die Wand zu schlagen, auch wenn dieses Unterfangen augenblicklich für mich keinerlei präzisen Sinn hatte. Ich manifestierte dadurch einfach meine milieuhafte Gegenwart des existierenden Nichts. Und als ich mitten in der Nacht aufstand, wegen zu viel Kastanienpüree und um ein wenig zu pinkeln, hörte ich auf der Schwelle meines Zimmers den dumpfen Lärm eines Hammers, mit dem auf dem Klo hantiert wurde von einem gegenwärtigen Nichts in einem existierenden Milieu.